schon Jahre, es ist schon lange her. In seinen schönen Bergen, der Sinn war ihm zu schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwall und spürte, wie so wunderbar sein Herzeleid verschwand. Melodie, der König soll das sein.